Hallo, ihr hört Herzblut, freie Szene und das ist die Berliner Runde. Und ihr habt dann vermutlich eingeschaltet 88,4 in Berlin auf UKW oder 90,7 Megahertz in Potsdam. Oder ihr seid im Stream unter fr-bb.org. Das steht für Freie Radios Berlin-Brandenburg. Und eventuell hört ihr es natürlich auch zeitsouverän nach, dann seid ihr, wo auch immer ihr seid. Sehr schön, willkommen. Und ich begrüße erstmal den Thomas Jeckel, weil heute wird es schwierig mit den Vornamen. Ja, wir müssen uns etwas ausdenken. Wir haben nicht einen Gast, auch einen Thomas. Hallo Marco, erstmal gesundes neues Jahr. Ja, will ich dir erstmal wünschen. Und euch da draußen natürlich auch. Und auch dir, Thomas Hirsche. Hi, moin. Schöne Grüße aus Braunschweig ins neue Jahr gestartet. Sehr gut. In ein hoffentlich besseres neues Jahr. Das letzte war ja so ein bisschen anstrengend. Wir drücken alle uns die Daumen, ne? Dass es für die freie Szene und den Rest der Kultur wieder bergauf geht. Ja, wobei man dann so wenig Hände frei hat, wenn man die Daumen drückt, dann kann man nichts mehr machen. Das ist richtig. Guter Einwand. Hallo Thomas, schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Du bist auch mitten in der freien Kulturszene beschäftigt. Kann man sagen, du bist ein Theaterbetreiber, Theaterbesitzer, Theaterimpresario? Was ist der Impresario? Titel? Ja, 2010 habe ich damit angefangen und die ersten Gehversuche, selbstständig Theater zu spielen, brachte mir dann den Beinamen Theaterdirektor ein. Und 2012 habe ich dann tatsächlich erst ein Kleinkunsttheater aufgemacht, wo ich 150 Veranstaltungen im Jahr durchführe mit Gästen, also eigentlich ein Gastspielhaus. Bundesweit kommen die dann zu mir. Und der Name Theaterdirektor hat sich dann durchgesetzt. Also darf man... Sagen wir einfach Herr Direktor, das macht es doch einfacher, oder? Mit der Thomas-Thomas-Problematik. Also ja, wir sagen auch sehr gern, da kommt der Theaterdirektor. Das ist einfach auch so eine, das hat so eine Herzlichkeit, wenn man das so auf der Bühne jemanden begrüßen kann. So, dass der Direktor, wird als größer wahrgenommen. und auch alles ist wichtiger, was man sagt. Das ist ganz plötzlich, ja, genau. Genau, also das Kult in Braunschweig, davon bist du der Theaterdirektor. Genau, das Kult ist die Abkürzung für das Kleinkunst-, Unterhaltungs-, Literatur-, Theater. Ah. Das wird immer ganz, einige Menschen denken, ich habe das mal falsch geschrieben, aber das Theater ist der eigentliche, steht im Hintergrund sozusagen. Ja. Sehr schön. Bevor wir ganz tief noch einsteigen bei dir in deine Tätigkeiten und wie das letzte Jahr so war und wie das nächste, so, also dieses jetzt so werden soll, wollen wir erstmal unserer Sendung gehorchend, unserer eigenen Struktur, eine Rückschau auf den Dezember, also bis heute sozusagen, wagen. Und die Frage, die immer an Makro von meiner Seite ausgeht: Makro, hast du irgendwas gesehen in den letzten Monat in der freien Szene, was du hier besprechen, empfehlen kannst? Thomas, die Frage geht auch an dich, aber wir lassen erstmal Marco vorlegen. Mhm. Okay, ja, ich habe tatsächlich was gesehen, und zwar im Stream gestern. Gestern bezieht sich also auf den 5. Januar. Nee, auf den 4. Januar natürlich. Und das war Chaos Royal aus dem BKA gestreamt. Das ist also auch eine kleine Impro-Theatershow, die eigentlich wöchentlich im BKA montags jetzt spielen wollen. Chaos Royal heißt die Gruppe. Und durch die bekannten Umstände sich aufs Streamen verlegt haben. Und die sind eigentlich so relativ hohes Niveau. Wo ich jetzt eingeschaltet habe, war es so ein bisschen zwiespältig. Aber wie das beim Impro immer so ist, nicht alles klappt. Was ich halt schwierig fand, waren tatsächlich zwei Dinge. Nämlich einmal so eine Frontalkamera-Perspektive und dahinter ein riesiger Monitor, wo die Zuschauerinteraktion zu lesen waren. Und das war halt ein Zettelspiel, wo also irgendwie die Zuschauer irgendeinen Satz schreiben und der soll eingebaut werden. Das führt aber dazu, dass die Spieler sich ständig umdrehen und mit dem Rücken zur Kamera diesen Monitor lesen. Und es ist überhaupt, es ist echt eigentlich eine blöde Idee, so dieses Setting so zu machen. Ja. Das haben wir auch schon vor, weiß ich jetzt nicht, vor 10 Jahren, als wir so unsere Twitter- und Online-Shows gemacht haben, gemerkt, dass man das sich abtrainieren muss, wenn im Hintergrund irgendwas flimmert, da ständig hinzugucken. Ja. Weil das zieht halt so ein Monitor und das war da auch genau der Fall. Also der eine Spieler hat halt die ständig nur auf den Monitor geguckt, hat nichts mitgekriegt. So, das ist handwerklich. So. Ja, und dann auch noch mal gefilmt, ne? Das ist dann irgendwie so. Ja. Aber tatsächlich, ich empfehle ja immer Monitore, wenn man Bild auf der Bühne hat, tatsächlich noch einen Monitor vor sich zu stellen, um das zu überwachen, weil dann guckst du halt nach vorne, so ein bisschen wie der Wetteransager, ne? Der schaut ja auch nicht auf die Wetterkarte hinter sich, sondern auf den Monitor vor sich, wo er sich mit sich selber sieht. Ja. Also, ja, ich denke immer so ein bisschen, wir haben doch alle Zuschauerfernseherfahrung, aber wir gehen wahrscheinlich alle gerade noch durch die gleiche Erkenntnishölle durch. Das ist möglich. Was ich sehr charmant fand, war dann, ihr letztes Format war so, dass sie darauf gewartet haben, dass jemand per Skype sich meldet und da anruft, um eine Hymne gesungen zu bekommen. Mhm. Und es rief niemand an. Und dann haben die ganze Zeit dagestanden und das wirklich sehr, sehr charmant weiter moderiert und beinhart gewartet, bis jemand anrief, der dann aber auch an der Technik verzweifelt ist. Das also im Grunde war dieses, wir reden mal schön mit dem Publikum und interagieren, war eigentlich, wir reden nur über die Technik, die gerade nicht funktioniert. Und es kamen nur so Mini-Informationsfragmente. Und als sie dann beschlossen haben, okay, wir kriegen ihn nicht wieder ran, hat man sofort gemerkt, dass sie in einen total flüssigen, performanten Stil wieder umgeschaltet haben und eine sehr schöne Hymne gesungen haben. Also das macht ja auch Spaß. Es sind ja, beim Impro immer zwei Ebenen. Du hast ja die Ebene der Geschichte oder der kleinen Szene und du hast die Geschichte der Performer, wie sie die entwickeln. Und das war hier, diese zweite Ebene war sehr schön zu sehen. Aber das ist halt tatsächlich, ich denke, für uns, also für alle Bühnenschaffenden immer noch die Herausforderung, mit der Technik umzugehen. Ich habe ja ein ähnliches Beispiel erlebt. Ich habe in der Brotfabrik am Silvesterabend Dinner for One gesehen, als Zoom-Veranstaltung. Wir waren sozusagen bei ein paar Freunden zusammengeschaltet in eine große Zoom-Konferenz und einer hatte es nicht begriffen, dass keine Silvesterveranstaltung in der Brotfabrik stattfindet und war deswegen dort und konnte dann auf der Bühne eben das Dinner spielen, sehr charmant gelöst, wie ich finde, und am Anfang eben auch mit der Technik, soweit es ging, eben ausgereizt. Also es gab jemanden, der hat den Video-Operator gespielt, der auch so ein bisschen hin und her schalten konnte zwischen den Kameras der Protagonisten, das geht dann mit irgendwelchen Zoom-Pro-Accounts. Also gab tatsächlich so eine Art Videoschnitt, was ich ganz spannend fand. Und man hat dann eben auch so Breakout-Sessions probiert und hat das Publikum getrittelt. Ich weiß gar nicht, wie viele wir waren. Wir waren vielleicht 80 oder 60 Leute oder so. Und hat die dann mitgenommen und mit denen so Kleinigkeiten einstudiert, die dann später, während der Dinner-Sketch sozusagen lief, genutzt werden sollten. Das hat nicht funktioniert für uns, also für mich und meine Freunde, wir sind da rausgeflogen, entweder war meine Zoom-Variante zu alt oder so. Ich bin ja Linux-Nutzer, ich habe ja sowieso immer das Problem, dass alles etwas kompliziert ist. Auf jeden Fall war es aber ganz lustig, weil ich habe mich dann wieder eingewählt und dann landeten wir wieder im Warteraum und wurden dort aber per Chat betreut und so. Also ich fand das ganz gut, dass sie einfach versucht haben, die Sachen auszureizen und zu nutzen und das natürlich gewisses Chaos mit sich brachte, auch weil sie den Butler mit Kamera verfolgten, aber man merkte, okay, der wird mit Webcam gefilmt, wo derjenige, der die zwar bewegt, ein bewegtes Bild erzeugt, aber nicht sieht, was er da filmt, ne? Weil man sieht ja, an der Webcam hat man ja keinen Kontrollmonitor. Also war manchmal der Bildausschnitt etwas ungünstig. Aber irgendwie, es war sehr liebevoll und ich habe mich tatsächlich sehr gefreut, dass wir das gemacht haben. Es war chaotisch, verrückt, aber irgendwie auch live und hatte diesen Esprit von Off-Kultur, den man sich dann doch auch wünscht. Also das war ein echter Genuss und die haben das dann auch live auf YouTube gestreamt. Ich weiß nicht, ob das Nachschauen so viel bringt, aber waren sehr schöne Ideen dabei und es war besser als die ZDF Silvester-Show am Brandenburger Tor. Okay, aber das ist jetzt aber auch wirklich Niveau Limbo, oder? So, da kommt doch jeder runter. Also. Gut. Ja, Thomas? Sag noch dazu. Nee, ich war fertig. Ich habe tatsächlich sozusagen gar nichts angeguckt, weil ich auch merke, das zieht mich mehr runter, als dass es mich begeistert. Aber offensichtlich verpasse ich was. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, man muss so eine gewisse Resilienz mitbringen. Wir leiden halt alle noch. Also ich sage das jetzt mal kollektiv, weil ich habe es auch mit meiner Gruppe schon Streams gemacht. Ich habe auch ganz am Anfang vom Lockdown, also im März, April, von zu Hause aus gestreamt mit einer Webcam und so. Wir haben alle Schritte gemacht und da geht es um Fragen wie Beleuchtung, Mikrofonierung, Interaktionsüberlegungen und so weiter, die alle nicht so einfach zu lösen sind. Das wird alles besser. Ich finde halt, am Anfang hat man Streams geschaut, also es gibt so zwei ganz krasse Beispiele. Ich habe mal einen gesehen mit einem glasklaren Bild von einer Jazzband, wo der Ton aber komplett im Eimer war und man wirklich nur so übersteuertes Rauschen hatte. Und dann gab es einen Stream von zwei, die hatten sich einfach vor ihr Handy gesetzt, neben eine Lampe und mit Gitarre und sie sang. Das war total schön, aber die Handylinse war irgendwie verschmiert. Die Lampe zwischen ihnen gab so eine Corona. Man sah, also das Bild war halt gar nicht da, aber es gab irgendwie Musik. Und wenn ich so überlege, sowas würde ich heute nach, weiß ich nicht, 3 Sekunden wahrscheinlich wegschalten. Und man hat am Anfang sehr viel verziehen, aber die Lernkurve muss halt weitergehen, finde ich. Und es ist halt Video produzieren, Film machen, was anderes als Theater. Das ist halt auch eine ganz... Ganz eindeutig. Und tatsächlich sind die meisten Theaterschaffenden überhaupt nicht versiert, Filme zu produzieren. Und da gibt es einfach Ausbildungen für. Ja, ich würde aber das nicht vermischen, Filme mit performativ was online abbilden. Ich glaube, das sind zwei tatsächlich verschiedene Dinge. Ja, aber selbst das. Es sind zwei verschiedene Dinge auf jeden Fall. Und das, was mich, also die Sehgewohnheiten haben sich halt im Laufe der letzten Jahrzehnte sehr, sehr verändert. Ich habe meinem Sohn alte Filme gezeigt, als er noch klein war. Und da schon, das ist schon, 15 Jahre her. Der ist jetzt 27. Und der hat die alten Filme, die ich total toll fand, hat er angeguckt, hat gesagt, okay, das ist langweilig. Also er hat gar nicht die Geschichte genießen können, die da erzählt wurde, weil er die Bildschnitte so langweilig fand, dass er sich da gar nicht drauf einlassen konnte. Und so ist es ein bisschen auch, finde ich, wenn man versucht zu streamen, wo man das noch nie vorher gemacht hat. Klar kann man dazu lernen. Das wird wohl auch passieren. Ich habe jetzt das Gefühl, durch die ganzen Homeoffice-Geschichten und dass jetzt ganz viele Leute Videokonferenzen machen, ändert sich aber auch wiederum die Sehgewohnheit für dieses Format. Mhm. Also, dass man das begreift, dass quasi dieses live miteinander interagieren was anderes ist als so ein vorproduzierter, mit Special Effects beworfener Actionfilm. Ja. Und das ist, glaube ich, auch die Chance, dass man das jetzt tatsächlich wieder so ein bisschen framen kann und vielleicht neugierig zumindest damit umgehen sollte. Ob dann alles wirklich toll ist, das muss man auch künstlerisch nach wie vor entscheiden. Also das heißt nicht, dass man zwangsweise alles machen muss. Ja, das, ja. Ja, ich denke auch, da ist viel dran und ich glaube auch, mein Film ist hier die falsche Referenzgröße. Es geht eher, glaube ich, um Fernsehen im Sinne von Studiosituationen herstellen und aber es ist halt schon so, dass ich denke, es wird mehr Anstrengungen in einem Theaterstück darauf verwendet, ein ordentliches Licht herzustellen und dann bei so einem Livestream eben irgendwie nicht mehr. Also das ist zum Beispiel so Dinge, wo ich denke, ja, es braucht halt für so einen Livestream ein anderes Licht als für ein Theater. Also man kann halt mit frontal einem Scheinwerfer in einem Theater einen tollen Effekt erzeugen. Das funktioniert aber gefilmt dann nicht mehr, weil die Kameras anders reagieren. Und wenn ich die Leute eben vom Hintergrund nicht absetze, dann sehe ich sie nicht mehr und so. Also wo ich einfach denke, aber wir machen uns doch eigentlich, sollten wir uns doch Mühe machen, wenn wir jemanden auf die Bühne stellen, ihn ins richtige Licht zu rücken und ihn richtig klingen zu lassen. Und das muss man eben für die Streams auch machen. Und das machen ja viele auch. Also ich will das ja gar nicht in Abrede stellen. Aber irgendwie so, es ist ein anderes Format und anders zu lernen. Aber das ist, glaube ich, eine Binsenweisheit, die sich da erschlägt. Aber ich finde immer wieder spannend, wenn Leute eben Sachen ausprobieren, dass es da auch noch spannende Möglichkeiten gibt und dass an den Grenzen dieser Technik jetzt schon gekratzt wird. Das finde ich schon gut. Also ich meine, jemanden per Skype in eine Show zu holen, ist jetzt noch nicht Grenzen der Technik, aber klar, will man so Zuschaueranrufgeschichten, warum nicht? Ja, ist also schon cool irgendwie. Also ich fand das tatsächlich ganz cool und das Scheitern war auch dann eher an dem Publikumsmenschen und nicht am Studio. Und die haben liebevoll versucht, ihm zu erklären, wo er seinen Ton aktivieren kann und so. Das war auch sehr charmant. Du musst dein Mikrofon einschalten. Nee, ganz im Gegenteil. Also wir hören dich nicht. Ja, schalte dein Mikrofon ein. Die können ihm ja sogar zeigen, wo er klicken muss, weil wir haben ja schon Teile gesehen. Das ist echt super. Ja, aber ich glaube, das ist, was viele auch nicht mehr sehen wollen, weil die das jeden Tag mit ihren Großeltern schon durchmachen. Und ja. Ja. Nicht zu hören, ist ja dieser schöne Satz, den wir alle oder kennen. Auch, ja. Wir hören dich nicht, du musst dein Mikrofon einschalten. Genau. Ja, aber gut, das soll uns als Rückschau reichen. Thomas hat nichts geguckt, das völlig, finde ich, auch in Ordnung ist. Ich finde ja auch etwas Kultur, wie sagt man denn? Abstinenz ist das falsche Wort. Sparsamkeit, Fasten ist ja auch mal nicht so schlimm. Weil Minimalismus, ja? Genau. Ja, genau. Ich wollte so eine Überleitung schaffen zu Thomas seinem Betätigungsfeld. Das habt ihr mir jetzt, meine goldene Moderationsbrücke. Thomas, du machst doch Kultur, ne? Genau. Wie geht's dir denn gerade im Moment? Gerade im Moment habe ich so ein bisschen Zuversicht, dass das Jahr jetzt in den Kinderschuhen steckt und in der Hoffnung, dass es demnächst wieder losgeht, live etwas zu zeigen zu dürfen. Ja. Heute Nachmittag trifft sich ja Angela mit dem Rest der Republik, um noch mehr Einschränkungen durchzusetzen oder anzukündigen. Das ist ein bisschen schade. Ich bin gerade guter Hoffnung, dass das Jahr, dass man sich ja ein bisschen mehr an diesen Zustand Coronavirus gewöhnt und Wege findet, sich dann doch wieder live zu sehen zu dürfen, ohne dass man Angst haben muss, zu erkranken oder so. Ja. Und tatsächlich ist der Lockdown im November hat mich, also im März war es schon schrecklich. Und dann ging es ja langsam wieder los. September, Oktober konnte ich tatsächlich einige Aufführungen durchführen. Also du hast im September wieder aufgemacht? Ja, sogar im Juli habe ich dann etwas gestartet, was eigentlich auch gar nicht mein Anliegen war, dass ich ein kleines Café aufgemacht habe mit Live-Auftritten in einem Café in meinem Theater. Ja. Das hat dazu geführt, dass ich viele neue Leute kennengelernt habe aus Braunschweig, die sonst gar nicht hierher gekommen wären. Die haben dann einfach gesagt, oh ja, Kaffee hört sich nett an, gehe ich mal hin. Und habe dann so Künstler aus Braunschweig angeschrieben und gefragt, so, ob sie nicht auf Hutkasse 45 Minuten auftreten wollen würden. Das haben die dann auch gemacht. Das lief auch ganz gut an. Und das war so der Juli, August, September. Darf ich da kurz noch was reinwerfen, weil ich das ja auch erlebt habe? Mhm. Also dieses Theatercafé war auch so, dass da zum Teil bildende Künstler genau mal so 3-5 Tage ins Theater gezogen sind und da ihre Sachen gemacht haben. Und das war total cool. Ja. Tatsächlich haben dann bildende Künstler hier dann vor Ort für 2-3 Stunden ihr Atelier hierher verlagert. Cool. Und unter anderem sind Leute drauf zugekommen und haben gesagt, boah, das Bild, was da gerade entstanden ist, das kaufe ich sofort ab, weil das passt super geil in meine Wohnung. Und dann war das die Farbe noch gar nicht trocken und direkt Verkauf sozusagen hat da stattgefunden. Und dann kam halt, es hatte den Eindruck, jetzt kann es langsam, wird es sich amortisieren und wieder losgehen. Und dann kam halt der November ins Spiel. Und ich hatte gerade für den November den neuen Spielplan gedruckt und verteilt, als dann die Ansage kam, so, jetzt geht's doch nicht mehr. Und dann war es sehr traurig. Und hat mich. Ja, diese Absagewelle haben wir ja leider alle erleben müssen. Merkwürdiges Loch geschossen, so. Also so, ja, Frustration, Anstrengungen, dass es doch geht irgendwie, dass man es doch umsetzen kann, war dann auf der Stelle wieder zerstört, wie so eine Seifenblase, von denen man ja weiß, dass die nicht so lange halten. Oder eigentlich dann eher so ein Luftballon, von dem man denkt, der lebt ein bisschen länger, aber nein, zack. Und das hat dazu geführt, dass ich dann irgendwann in eine komische Lage gekommen bin zwischen, ich müsste jetzt etwas machen, das lohnt sich aber gar nicht. Mhm. Und das war eine sehr zerrissene Zeit, bis ich dann irgendwann im Dezember, erst kurz vor Weihnachten, für mich klar gehabt habe, gut, dann werde ich jetzt tatsächlich Urlaub machen. Zwangsurlaub. Wollte ich doch gar nicht, aber muss ich ja wohl. Und konnte mich dann so ein bisschen darauf einrichten, dass es dann eben hoffentlich im Januar, Februar, März irgendwie weitergeht. Und wie gesagt, bin ich jetzt guter Dinge, wieder Sachen vorzubereiten. Ich muss jetzt wieder mit Künstlern erstmal sprechen, die jetzt im Januar hätten auftreten sollen, das zu verlegen, zu verschieben, zu vertrösten, solche Sachen. Aber dann eben auch wieder auf neue Sachen zu gucken, die dann hoffentlich doch gehen. Genau. Okay, das heißt, für dich ist das, glaube ich, der Punkt, den ich auch am anstrengendsten fand, dass immer dieses, man plant und dann kriegt man wieder gegen das Schienbein, dann macht man alles rückgängig, weil das rückgängig machen ja auch Arbeit ist. Ne? Also ist ja gar nicht. Genau. Das irgendwie, und dann geht's wieder los und so. Aber schön, dass du dein Motivationstief hinter dir lassen konntest. Das ist natürlich. Ja, das andere, was ich halt auch ein bisschen schade finde, ist ja natürlich diese Kurzfristigkeit. Dass wir also jetzt eigentlich heute am 5. ist, am 10. ist der Lockdown zu Ende. Also wir müssen uns jetzt nichts vormachen, der wird jetzt weitergehen. Aber wir hätten jetzt eine Show am 16. Genau. Oder am 14. Die haben wir jetzt schon abgesagt, weil wir das sehen. Aber offiziell sagt uns das keiner. Das ist schon irgendwie blöde. Ja, es ist blöde, aber es hat halt mit dieser Grundrechte-Einschränkung nur 4 Wochen lang zu tun. Hat ja auch seinen Sinn, ne? Also, dass sie jetzt nicht für ein Jahr irgendwie die Ausgangssperre verhängen, ist ja auch irgendwie. Nee, das nicht. Aber man kann natürlich trotzdem immer schon mal 3 Wochen vorher weiterrollen lassen. Also, das ist ja. Ja, aber ich weiß man jetzt ja schon mindestens 14 Tage. Aber wir sind ja alle fast schon geimpft, von daher und getestet, mehrfach, ja. Genau, man muss das mal in so einem globalen, Entschuldigung, ich kann das nur noch mit Ironie alles beschießen, aber ja, klar, also die Situation ist halt so und ich meine, man fragt sich jeden Schritt weiter, also bin jetzt auch gerade dabei, meine Märztermine in Frage zu stellen, weil die einfach unrealistischer werden, ne? Ja, genau. Ja. Und ich habe heute Morgen mir nochmal sozusagen die Kurve angeguckt, ne? März oder Januar letzten Jahres ging die Kurve hoch mit Corona. März, April erreichte sie den Höchststand. Dann kam der Sommer und dann war es sehr flach. Und dann kam Oktober, November, Dezember. Und es stieg halt an bis Januar rein. Und ich kann mir vorstellen, dass das genau die Kurve sein wird. Und ich im Moment schon zumindest im Kleinen darüber nachdenke, was mache ich im Sommer draußen? Ja, letztes Jahr war eine große Aktion hier auf dem Hof. Also mein Theater ist auf dem ehemaligen Gelände der Klavierschimmelfabrik. Die gibt es immer noch, die ist aber umgezogen vor 30 Jahren innerhalb Braunschweigs. Und das ist so ein Industriehof, der hier übergeblieben ist. Und ich habe das Theater in den Räumlichkeiten, wo die Klaviere endgefertigt wurden. Und es gibt halt einen richtigen Hof, wo die Leute dann direkt vor meinem Theater parken können und so weiter. Und den kann ich auch nutzen. Das ist auch im Juli geschehen, dass eine Jazz-Initiative auf mich zugekommen ist und hat gesagt, hier, wir haben ganz viele Jazz-Leute aus Braunschweig und Umgebung. Und wir wollen halt, dass die auftreten. Und dann ist halt mit viel Enthusiasmus und wenig Geld eine Bühne aufgestellt worden. Ein Tontechniker hat fast 18 Stunden daran gearbeitet, dass es halt ein guter Ton- und Lichttechnik gab. Und dann hat an einem Sonntagnachmittag für 5 Stunden auf dem Hof Jazz stattgefunden. Und ich war halt integriert, dass ich die Getränke verkauft habe, die Toiletten bereitgestellt hatte und so weiter. Für die fast 300 Gäste, die dann am Ende da waren, im Laufe des Nachmittags. Es war ein schöner Nachmittag. Also auch Braunschweig liegt Mitteldeutschland bis hin zum Norden. Und das Wetter ist ja auch in unseren Breitengraden immer ein bisschen schwierig. Also Open Airs kann man besser im Süden Deutschlands machen. Da weiß man, okay, das Wetter, wenn es denn gut ist, bleibt es auch gut. Und hier schwankt das ja immer so. Aber ich überlege wirklich, mich mit Leuten zusammenzutun, auf dem Hof regelmäßig draußen was machen zu können im Sommer. Da ist ja in Braunschweig zumindest das auch wirklich explodiert im letzten Jahr. Absolut. Also wir waren mit 4Gewinn halt relativ früh dran und haben als eine der ersten dann 2 Shows gehabt, als es wieder möglich war. Und wir waren innerhalb von 2 Tagen ausverkauft oder so. Also beide Shows. Dann, das war echt unglaublich. Und so nach und nach sind mehrere Locations aufgepoppt, die dann ein relativ langfristiges Unterhaltungsprogramm da aufgezogen haben. Und das wurde auch sehr gut angenommen. Tatsächlich, weil komplett ausgehungert war halb Braunschweig in Richtung Kultur. Und draußen fühlten sich die Leute halt tatsächlich einigermaßen sicher. Mit den Abstandsregeln und so weiter, die es dann schon gab auch. Ne? Das war auch für mich denn nach der ersten Lockdown sozusagen das erste Pfitzelchen Live-Kultur war eine Jazz-Veranstaltung Open Air. Da sind wir auch extra hingefahren. Ja, und es war so, also ich bin jetzt nicht der große Jazz-Fan, das kann ich, glaube ich, auch offen sagen, aber es war einfach so, ach, Menschen machen live auf Bühnen etwas und alle waren so, ah. Endlich. Endlich. Gib mir mehr, egal was, ich bin immer alles glücklich. Also ja, kann ich total verstehen und wenn das bei dir funktioniert, ist das natürlich toll. Wie bist du da hingekommen in diese ehemalige Klavierbauhalle? Tatsächlich war hier vorher eine über 30 Jahre lang eine Amateurgruppe drin, die niederdeutsches Theater spielt, die hier die Proberäume und Requisitenlager und Bau hat stattgefunden und ich konnte als Untermieter einziehen, weil ich Räumlichkeiten gesucht habe für meine eigenen Requisiten und eigenen Probesachen, wenn ich aufgetreten bin oder auch immer noch auftrete. Und die haben sich verkleinert. Das war ein Verein und leider ist es, muss man dann so sagen, dass sie weder Schauspieler noch Publikum akquirieren konnten, weil immer weniger Leute Plattdeutsch sprechen. Und sie haben dann eben nicht mehr 3 Produktionen pro Jahr, was bis dato der Fall war, bis 2014, haben die 3 Produktionen pro Jahr auf die Bühne gestellt. Krass. Und dann haben sie dann eingeschränkt auf eine und dann brauchten sie halt diese großen Räumlichkeiten nicht mehr und sind dann hier rausgegangen. Und dann war ich aber als Untermieter drin und habe gesagt, naja, wenn ihr geht, dann bleibe ich, tschüss. Und schon hatte ich einen ziemlich großen Raum. Also es passen 100 Leute rein und es sind noch Nebenräume dran. Und der Vermieter war auf meiner Seite, eine größere Toilette, die ich, um Veranstaltungen machen zu können, notwendig ist, wurde dann noch extra für mich eingerichtet, hergestellt, so dass ich dann eben meine Programme hier durchziehen konnte seitdem. Und witzigerweise war halt tatsächlich auch, braucht es ein bisschen, bis man ein Ort bekannt macht. Und Anfang März 2020 hatte ich den Eindruck, so, jetzt komme ich in einen guten Bereich, dass das mein Theater so weit bekannt ist in Braunschweig und in der Umgebung, dass immer zu allen Vorstellungen, die ich präsentiere, genug Zuschauer kommen. Und dann kam Corona. Ja. Ja, ich hatte genau dieses gleiche Empfinden Ende letzten Jahres, wo ich sagte, oh, jetzt ist irgendwie so durch verschiedene Projekte die nächsten 2 Jahre, also 2021, die sind mal gesichert. Da kann ich sagen, was ich ungefähr verdienen werde und da könnte man mal ein bisschen Geld zurücklegen und so. Und ich habe auch zu meiner Freundin gesagt, das wird jetzt ein bisschen, das ist mal entspannt. So, das ist die erste Mal so in Selbstständigkeit, dass man mal so 2 Jahre planen kann. Und dann hat Corona gesagt, da bin ich. Genau. Ja. Hast mein volles Mitgefühl an der Stelle. Ja, es gibt ja da dieses schöne Sprichwort, willst du Gott zum Lachen bringen, mache einen Plan. Ja. Genau. Ja, super. Sei ein guter Mann, mache einen zweiten Plan. Ja. Aber das heißt, du hast dann, wolltest du, also jetzt bist du ja der Theaterdirektor, aber es klingt ja nicht so, als wäre das dein Bestreben gewesen, als kleines Kind Theaterdirektor zu werden, sondern du hast selber Theater gemacht. Ne? Du bist, wenn ich deine Webseite, die so ein bisschen von den Auftritten her 2014 ihren Peak hatte, kann das sein, dass du da so ein bisschen mit Touren dann aufgehört hast? Oder verstehe ich das nur falsch? Ja, genau. Also 2010 habe ich mich entschieden, professionell Theater zu spielen. Davor habe ich das semi-professionell seitdem ich 16 bin, stehe ich irgendwie auf der Bühne und habe ganz viel ausprobiert. Bis auf Zauberei. Aber du hast noch was Ordentliches gelernt, oder? Und ich habe das Ordentliche, was ich gelernt habe, war mit 16 Schlosser zu werden. Ah, sehr gut. Und über die IG Metall tatsächlich bin ich dann zum Theater gekommen, weil die ganz viele, ganz tolle Jugendarbeit gemacht haben. Und da war unter anderem halt Theaterspielen ein Steckenpferd in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin. Und ab da ging es dann los. Mit 16 haben wir eine Kabarettgruppe gegründet und das Theater hat mich nie wieder losgelassen. Und aber mein Plan war eigentlich, Erzieher zu werden. Und dann bin ich erstmal Schlosser geworden und habe dann mich weitergebildet, habe Realschulabschluss nachgemacht, der noch nicht so vorhanden war, und bin dann auf die Fachoberschule Sozialwesen gegangen, ein Jahr, um dann letztlich Sozialarbeit zu studieren, und war dann über 10 Jahre Sozialarbeiter und habe parallel aber die ganze Zeit Theater gespielt und habe dann eben 2010 entschlossen, gut, das machst du jetzt nur noch. Mach dein Hobby zum Beruf und mach das, arbeite nur noch daran, dann eben mehr als von 9 bis 5. Ja. Aber hab Spaß dabei. Aber das Kult kam dann so ein bisschen sozusagen dazwischen. Das Kult kam auf mich zu, ja. Ich wollte halt Tourneetheaterspieler sein. Figurentheater ist jetzt so das, was ich damals, 2010, vor allen Dingen angeboten habe. Ja. Und nach 2 Jahren kam ein Raum auf mich zu, weil jemand meinte, oder ich gestreut hatte, dass es anstrengend ist, die Figurenstücke, die ich mache, auf dem Küchentisch vorzubereiten. Meinte jemand, okay, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der einen Raum hat. Und der wurde mir dann zur Verfügung gestellt, und als Proberaum eigentlich. Und der war dann aber so groß, dass ich gesagt habe, gut, dann mache ich da jetzt lade ich mir Gäste ein und hole Gäste auf die Bühne. Und da hatten 40 Personen Platz. Und die Zuschauer und die Presse hat dann gesagt, das ist das kleinste Theater Braunschweigs. Das fand ich so charmant, dass der Beiname immer noch da ist, obwohl jetzt 100 Leute reinpassen, normal, seit 2014. Und das nächstgrößere Theater hat 101 Sitzplätze. Also bin ich immer noch das kleinste Theater Braunschweigs. Genau, und eigentlich wollte ich das gar nicht aufmachen, das war gar nicht mein Bestreben. Ich wollte halt eigentlich mit meinem Figurentheater und Straßentheater, was ich gezeigt habe, dann habe ich Impro-Theater kennengelernt 2012 und habe das großartig gefunden und spiele ja auch seitdem mit dem Ensemble Vier Gewinnt ganz viele Aufführungen mit Makro zusammen. Und bin dann erst so langsam eingestiegen in die Theaterdirektor-Rolle. Und das hat dann aber so viel Zeit in Anspruch genommen, dass ich selber immer weniger aufgetreten bin. Vermehrt mit Vier Gewinnt und Impro-Theater, aber immer weniger mit meinen eigenen Stücken. Ja. So war es. Ja, wie das immer so kommt, ne? Man kann sich das, es kommen so Dinge auf einen zu, die toll sind und die man sich nicht hätte ausdenken können. Das ist genau. Das war das gerade mit dem Plan, ne? Das gehört dazu. Und ja, du sagtest, du machst über 150 Veranstaltungen im Jahr, richtig? Genau. Ja. Und also du sagst Impro-Theater, ihr seid sozusagen ein bisschen, bist du das Haus- und Hoftheater für Vier Gewinnt oder? Ich bin das Haus- und Hoftheater. Wir proben hier oder trainieren hier und spielen hier sehr oft, spielen aber auch in Braunschweig und Umgebung auch an anderen Stellen. Und genau, und ansonsten lade ich halt immer Gäste ein. Also es sind so unterschiedlichste Leute schon da gewesen. Ich zeige halt sehr gern Zauberei auf der Bühne. Also ne, Leute, die das können. Ich kann nicht zaubern. Kabarett, Comedy, Kleinkunst, Theater, Musikveranstaltungen, Jazzveranstaltungen auch regelmäßig. Genau, im März diesen letzten Jahres habe ich mir gedacht, jeden ersten Freitag im Monat kommt Jazz auf die Bühne. Und das sollte im März starten. Das hat dann auch gestartet, und zwar genau einmal. Und dann ging es im Oktober weiter und dann kam der November. Und jetzt bereite ich gerade vor, dass halt nächstes Jahr der Jazz-Freitag, den ich habe ich so genannt, wieder stattfinden kann und regelmäßig bleibt. Hoffentlich. Und so läppert sich das dann zusammen, dass die unterschiedlichsten Sachen hier auf der Bühne gezeigt werden. Also ein breites Programm für ein breites Publikum. Ist so mein... Ja. Hast du noch so andere Ideen für Reihen oder so, sagen, es muss ja nicht immer so eine strikte Geschichte sein mit jedem Wochentag sowas, aber dass bestimmte Cluster sich so zeigen und machen. Also jetzt bei Impro machen wir das ja auch so, da haben wir den Donnerstag bei uns in Fokus genommen. Genau. Ja, es gibt verschiedene Reihen, mehr oder weniger. Also was auch hätte starten sollen, was jetzt auch noch in dieses Jahr verschoben ist, ist ein Open Comedy Mic, wo halt mit Leute auf die Bühne gehen können, was auch regelmäßig stattfinden soll. Auch donnerstags, da gehen die Leute schon auch los, aber nicht, ne, da wird das Wochenende eingeläutet. Und das ist ja der kleine Samstag, der Donnerstag. Genau. Erzähltheater ist auch etwas, was ich total großartig finde. Oder Erzähler auf der Bühne zu haben. Und ja, es eigentlich zieht sich so durch das Jahr immer wieder, ploppt es auf, ne, das Kabarett auf der Bühne, das Kabarett, Comedy immer wieder kommt. Und Impro-Theater verstärkt. Ja. Und wenn du, wenn ihr noch so shameless Name-Dropping, gibt es so Leute, die du, wo du sagst, die lade ich immer wieder ein, die würde ich immer wieder einladen, weil die gefallen dir und die gefallen dem Publikum? Hast du so? Ja, ja. Ich finde, da kennt man immer die Handschrift eines Direktors. Also ich habe unter anderem Mozzarella, das ist die einzige Bauchrednerin, die Sopran singen kann mit geschlossenem Mund, die das für sich entdeckt hat, das Spiel mit den Figuren. Die war jetzt schon ein paar Mal da und die darf auch immer wieder kommen. Lilo Wanders hatte ich ganz salopp, ich weiß gar nicht, 2015 angeschrieben, wo ich gedacht habe, naja, das wird ja nix, aber da kam die Rückmeldung, was, eine kleine Bühne, 100 Leute, ich liebe kleine Bühnen, natürlich komme ich. Und die war jetzt schon sehr oft hier mit verschiedenen Programmen und immer wieder gern gesehen, Zauberer, wie gesagt. Ja. Unterschiedlichster Art. Jetzt komme ich tatsächlich gerade nicht. Dieter Hallervorden hat einen Sohn, den er unterstützt. Und dann war Dieter Hallervorden schon auch auf meiner Bühne. Allerdings nicht zum Spielen, sondern zum Interviewen, nachdem sein Sohn aufgetreten war. Cool. Und Alex Rudel, die jetzt mittlerweile Berlinerin ist, aus Hannover stammt, mit Chansons, die ich begeistert immer wieder einlade. So. Sehr cool. Die also, das Swingbrause heißt, fällt mir natürlich noch ein. Die Swingbrause ist natürlich auch da, die auch regelmäßig im Jahr 6 bis 7 Mal hier ist und einen großartigen Abend gestaltet. Wo dann, das ist die Swingbrause. Die Swingbrause ist der Musiker von 4 gewinnt im Impro-Theater, ist großer Swing-Fan und hat zu Anfang, als ich das Theater hier eingerichtet habe, das Kult hier auf dem Schimmelhof, hat Matthias gesagt, du brauchst Swing, ich stelle eine Gruppe zusammen. Und ich war sehr skeptisch und dann hat der erste Abend stattgefunden und dann waren so 20, 25 Swing-Tänzer da, alle verkleidet in den 20er Jahren Klamotten und zwar aus der Umgebung, also Hannover, Wolfsburg, Helmstedt, Braunschweig, waren so 20 Leute da und die hatten einen großartigen Abend und ab da war es immer mit 70 bis 100 Leuten der Raum voll, weil sie auch die kleine Swingbrause, so heißt die Kapelle, so großartig finden, so gut unterhalten sind und so toll Swing tanzen können, dass es auch eine riesen Community gibt für den Swing-Tanz, dass mittlerweile auch Swing-Tänzer anderen Menschen, die das lernen wollen, den Lindy-Hop beibringen und im letzten Jahr auch bei mir gelandet sind, um Seminare durchzuführen. Ach, sehr cool. Also, da passiert auch eine ganze Menge in der Richtung. Ich sammle auch gerade Spiegel, damit ich eine Spiegelwand errichten kann. Ein paar habe ich schon. Ich kenne tatsächlich von mir mal Leute, die beides DJs sind, gesagt, die haben mal irgendwo aufgelegt auf einer Roller-Disco und da kommen dann auch Leute über hunderte von Kilometern hingefahren. Ja. Zu so einer Roller-Disco und dann gibt es dann so ein Fachmagazin und da wurde diese besprochen und die DJs wurden gelobt, dass das so toll war und dann seitdem, die haben leider, weil der Veranstalter hat das dann abgebrochen, Aber sie haben 3 Veranstaltungen gemacht und die wurden immer voller, weil die Leute so Mund-zu-Mund-Propaganda, das ist ein cooler, weil man muss aber so eine Roller-Disco halt eben auch Ansagen machen und Richtungswechsel und Geschwindigkeiten und so. Und wenn du das gut machst, dann sind die halt alle happy. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass es da so eine Hardcore-Community gibt, die sagt, das ist eine gute Band, das ist ein gutes Ring. Ja, sowas ist cool, oder? Dass es auch so eine eigene Welt hat. Ach, schön. Absolut, ja. Wir haben auch schon gedacht, dass im Oktober letzten Jahres war geplant, dass wir nochmal eine größere Location anmieten, genau für die Swingbrause, für einen Swingbrause-Abend, weil es hier irgendwann aus den allen Nähten platzt und bestimmt noch mehr Leute kommen würden, wäre mehr Platz da. Weil die wollen tanzen. Richtig, ja. Gerne. Und tanzen ist ja tatsächlich, Corona zerstört alles, ne? Enger ja, Paar mit Partnertausch. Schwierig. Schwierig, ja. Leider. Schwierig. Aber auch das wird wieder stattfinden. Ja. Wir sind ja bald alle geimpft. Habe ich das schon mal gesagt? Ja, genau. Ja, da ruft aber natürlich auch der Hof für viel Platz und Tanzen. Ja, ja. Das kann ja. Tatsächlich. Wird dann zwar wehtun, sein. Wenn man 22 Uhr Feierabend machen muss wegen Anwohnern. Aber auch das lässt sich ja ändern, indem man einfach 16 Uhr beginnt. Also, ja. Oder wie viele, ich meine, wie viele Länder haben harte Sperrstunden, wo die Partys einfach zu anderen Uhrzeiten anfangen? Weil muss man halt früher loslegen, wenn man früher ins Bett soll. Das ist ja hier auch teilweise in Berlin so nervig, wenn man dann irgendwann erstmal sich trifft, dann um 10, um dann um 1 irgendwo loszugehen, damit man um 2 irgendwo in der Disco ist, wo ich denke, okay, hätten wir auch anders haben können, dann könnten wir schon wieder auf dem Heimweg sein. Ich meine, man wird halt älter, ne? Fand ich aber schon früher doof. Also so, ich auch. Das um 1 kann man noch nirgends hingehen, ist irgendwie falsch. Also, ja, ja, ja. Deswegen, aber gut, es ist halt so. Wir werden das nicht ändern. Aber das heißt, du bist sozusagen mit dem Kult, das Kult, offen für alle Richtungen und oder gibt es irgendwas, was dir nicht auf die Bühne kommt? Gibt es irgendwas, was du strikt ablehnst, außer langweiliges? Schwierig. Wir müssen aber nicht, alles gut. Aber du sagtest eigentlich, ja? Eigentlich kann wirklich alles auf die Bühne, im Grunde schon. Was manchmal ein bisschen, was ich so im Laufe der Jahre gemerkt habe, leider ist es so, dass je unbekannter und weiter weg jemand nach Braunschweig kommt, keine Ahnung, Singer-Songwriter in Ostosnabrück oder aus Berlin, ja. Aber eben noch, hat sich noch kein Name erspielt, ist total toll, ich finde das großartig, kommt auf die Bühne und es kommen sehr, sehr wenige Leute. Da ich keine Subvention kriege im Allgemeinen, ist es ein bisschen schwierig, dass das Geld eingespielt werden soll über die Gäste, die da sind. Und dann ist es leider eine traurige Veranstaltung, dass weder Geld verdient wird, noch dass der Singer-Songwriter ein vernünftiges Menge an Publikum hat. Das kann ich mir nicht so super oft erlauben. Ja. Und es beißt sich aber die Katze in den Schwanz, wenn die nicht auftreten können und zeigen können, wie gut sie sind, werden sie halt auch nicht bekannt. Und wenn sie nicht bekannt sind, kommt keiner. Also das ist echt ein bisschen quälend, finde ich immer wieder. Ja, da funktioniert dann manchmal nur diese Vorband-Geschichte, aber genau diese Bekanntheitsgrad zu durchbrechen ist halt so ein Thema. Und ich bin da halt immer, also ich habe bei einer Impro-Show mit einem Kollegen zusammen, der vorliest, Dirk Lausch, und wir lassen uns so Sachen aus dem Publikum geben und er liest die vor, so prima bitter, und ich improvisiere danach meistens Text dazu. Das funktioniert immer ganz gut, funktioniert beim ersten Mal auch immer schwierig, weil die Leute sich nichts drunter vorstellen können und ich habe es ganz oft erlebt, dass wir irgendwo eingeladen sind, weil der Veranstalter uns irgendwo gesehen hat, das ganz toll fand, und dann sitzen da irgendwie 15 Leute oder 10 oder so und dann sagt er, ach, das müssen wir nochmal probieren, und dann sitzen das nächste Mal 20, also so ein langer Atem bringt, oder 30, 40, also wir haben da tatsächlich auch Orte, die uns immer wieder einladen. Und ich bin immer dankbar, wenn Veranstalter dieses Risiko eingehen und sagen, wir machen das mal und wir machen das nochmal, weil jetzt haben das Leute gesehen und bringen das nächste Mal was mit. Ne? Aber das muss man sich leisten können. Das ist das Problem. Ja. Genau. Und erstmal grundsätzlich bin ich auf der Seite, komm, wir probieren das nochmal aus, weil ich fand das toll und die Leute, die da waren, fanden das auch toll. Und wir müssen einfach noch gucken, dass wir noch mehr Leute dazu kriegen. In der Hoffnung, dass Mund-zu-Mund-Propaganda gut funktioniert von den Leuten, die da waren. Und bei ein paar Sachen ist es dann auch so gewesen. Ne? Ich habe einen Blues-Gitarristen, den ich großartig finde, der Bad Temper Joe heißt der aus Göttingen. Der war hier vor 10 Leuten, dann war er da vor 20 Leuten, dann war er da vor 30 Leuten und das letzte Mal waren es schon 45. Also die Nischen auch zu füllen mit Publikum ist auch ein Anstreben, schon auch. Und das immer wieder auszuprobieren, gerne. Aber das heißt, du teilst dann mit den Künstlern die Einnahmen? Genau, der Künstler kriegt 70, ich 30 und klar. Und die Einnahmen sind aber Grundlage dafür, dass es weitergeht. Und so kann ich mir, es funktionieren Sachen super gut. Lilo Wanders funktioniert von Anfang an perfekt. Dann kann ich mir ab und zu einen Ausreißer erlauben. Ja. Sodass schon auch Leute zufällig immer wieder da waren, wenn es nur 10 bis 15 Leute als Zuschauer, also Zuschauer in Zuschauerrängen saßen und sich dann gefragt haben, wie kann denn das Theater überhaupt stattfinden, überleben, wenn immer nur so wenig Leute kommen. Die waren aber zufällig immer nur bei Veranstaltungen, die wenig besucht waren. Und dann kommen die irgendwann mal zu einer Veranstaltung, die gut besucht ist und dann wissen sie, ah, okay, es geht auch anders. Das Kult ist sozusagen kein Ausschlusskriterium, sondern eigentlich darf jeder und es darf immer ausverkauft sein. Sehr gern, ja. Wie hast du das jetzt mit Corona gelöst? Weil du hast ja sicherlich Mietkosten und laufende Kosten und du isst ja sicherlich auch ab und an am Tag. Ab und an, ja. So samstags wird gegessen, sonst. Sonst nur Wasser getrunken. Wasser. Genau, aber also du hast auch Soforthilfen bekommen oder weil das ist meine größte Angst immer oder die Corona mit sich gebracht hat, weil ich denke immer, diese kleinen Orte, wie du einen betreibst, sind ja, wie du es ja selber gesagt hast, die Keimzelle für große Künstler oder Karrieren, ne? Weil niemand ist unbekannt und tritt im Fernsehen auf als Headliner, sondern alle müssen sich hocharbeiten und das muss man halt können über solche oft kleinen selbstständigen, etwas extravaganten Orte. Und wenn die eingehen jetzt in der Krise, weil einfach die Theaterdirektoren verhungern, ist das ja keine Lösung. Deswegen meine. Genau. Wie kommst du zurecht? Was machst du gerade? Tatsächlich ist es so, dass ich im März einen Aufruf gestartet habe an die Gäste, die das Kult besuchen, dass, wenn viele Leute wenig geben, doch etwas zusammenkommt. Ja. Und da waren sehr viele Leute auf meiner Seite und haben gesagt, bevor ich dem Tierheim jetzt was spende, kriegt das Kult was, damit es am Leben bleibt. Und ich muss sagen, dass das mich auch gerettet hat, dass da sehr viele Leute auf diese Schiene gesprungen sind und gesagt haben, komm, dann kriegst du einen Zehner oder einen Zwanziger. Ich habe einen Zehner mir gewünscht pro Nase. Da hat sich aber kaum einer dran gehalten. Die gespendet haben, haben halt viel mehr gegeben. Und spenden ist es halt, kann es halt auch nicht sein, weil ich kein eingetragener Verein bin. Das heißt, Quittungen, ne, die Leute, die etwas geben ins Kult, können das nicht absetzen, aber die haben das sozusagen im Moment gerettet. Vom Staat, vom Land Niedersachsen habe ich auch ein bisschen Geld gekriegt im Juli. Und die Stadt Braunschweig hatte auch was dazu getan. Die hat es aber schon wieder zurückgekriegt, weil die gesagt haben, ach, sie haben Spenden gekriegt, dann brauchen sie mein Geld nicht mehr. Okay. Hat eine gewisse Logik, aber auch nur eine gewisse. Also weil die Corona-Krise keine, vorbei ist oder warum? Weil du brauchst es nicht mehr. Weil ich Spenden bekommen habe. Ja, okay. Weil das eine Spenden auch eine Einnahme sind. Ja, genau. Ich habe es nicht ganz verstanden. Und ohne die Zuwendung von den Gästen, die ins Kult kommen, wäre ich nicht mehr da. Könnte ich die ganzen Ausgaben, die ich pro Monat habe, schlicht und ergreifend, angefangen mit der Miete, könnte ich mit der Unterstützung, die ich bekommen habe, vom Staat und Land nicht aufrechterhalten. Muss ich einfach so sagen. Am und besten wie lange? Ich hoffe, ich kann noch 2-3 Monate alles bezahlen, ohne große Einnahmen zu haben. Okay, das heißt, also wenn man dir, also man sollte dir Schenkungen machen, habe ich ja jetzt gelernt. Die sind ja, genau. Genau, also wenn man dir was schenken möchte, etwas Geld für deine Miete, dann darf man das immer noch tun, richtig? Das darf man immer noch tun. Auf der Kultseite, also www.daskult-theater.de, ist unter News die Möglichkeit, also da ist der Aufruf abgelegt. Okay. Ja, das heißt, verlinken wir nochmal in den Show-Nudes, ja. News-Notes am besten. Show-Nudes, das ist gut. Nudes, genau. So new. Genau. Nude in News. Ja, super. Wir müssen so langsam die Kurve kriegen, was? Oh ja. Ja, einen kleinen Ausblick eventuell noch. Genau. Kleiner Ausblick, also wie gesagt, ich habe alle Sachen vorbereitet, Januar, Februar, März, April bis Juli ist eigentlich jedes Wochenende wieder besetzt mit Veranstaltungen. Und dann müssen wir halt heute Nachmittag und die nächsten Wochen gucken, ob die Veranstaltungen stattfinden können. Aber auf der Seite sind halt auch, auf der Kultseite im Netz sind alle Veranstaltungen erstmal angepriesen. Man kann da auch Karten für kaufen. Wenn das dann nicht stattfindet, muss man das Geld ja nicht zurücknehmen. Ja, also wir sind ja mit 4 gewinnt, haben ja auch schon so 1 oder 2 Shows, die wir jetzt schon irgendwie aus diversen Gründen verschoben haben. Also wir sind für die nächsten Shows im Grunde komplett ausverkauft, nach Stand aktuell. So. Ja. Wir warten dann nur darauf, dass wir dürfen. Genau. Ja, das heißt, das Kult in Braunschweig hat zumindest einen Spielplan. Das finde ich schon mal toll. Also, hat einen Spielplan, ist am Start und wartet auf Genehmigung. Genau, los kann es gehen. Genau, was kommt als nächstes? Am Samstag, 16.01. darf man ein Stück weit eine Liebeskomödie schauen. Das läuft. Genau. Ich bin da ganz zuversichtlich. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das wird laufen. Ausblicke, Marco. Wir haben noch 2 Minuten. Lass uns noch was sagen. Ich habe einen Hinweis, das Bühnenrausch hier in Berlin, auch ein kleines, freies, kultiges Theater, muss man sagen, die unsere Hauptimpro, reine Improbühne oder fast reine Improbühne, streamt auch regelmäßig, unregelmäßig. Viel über Facebook und mit verschiedenen Gruppen. Auch da sei noch mal hingewiesen, schaut es euch an. Die sind auch mit ihrem Programm immer recht kurzfristig, aus den gleichen Gründen, wie Thomas das schon sagte. Man guckt jetzt immer von Woche zu Woche, was ist möglich und was nicht. Aber genau, da mal reinzuklicken ist auf jeden Fall. Und geht da hin, ich war da auch schon und das war, ich war sehr begeistert. Sehr schönes Theater mit einer coolen Show. Super. Ja, absolut. Also deswegen auch, um die mache ich mir nämlich auch Sorgen. Da weiß ich auch immer, wie lange das Geld noch reicht oder erfahre immer mal, wie lange das Geld noch reicht. Deswegen da reinklicken und ein paar Euro über PayPal reinwerfen, auch gut. Marco, hast du noch was zu empfehlen? Ich würde berlinalive.de empfehlen. Das ist nämlich einfach eine Sammelseite für Live-Shows. Da kann man immer die gerade heute und morgen sind, direkt sehen, aber auch noch ein paar mehr, kann da irgendwie filtern, kann gucken, was einen da so interessiert. Und deswegen alles zusammengeschrieben, berlinalive.de, finde ich eine sehr gute Ressource. Sehr schön. Aber du meinst nicht Berlin Alive, oder? A-L-I-V-E. Genau, also wie... Alive. Nicht, genau, ich habe Berlin Live zuerst verstanden. Okay, Alive. Wunderbar, und dann haben vielen wir's Dank. Schon. Genau. Ja. Vielen Dank, Thomas. Und Thomas? Ja, sehr gern. Und ciao. Bye-bye. Sehr gern und immer wieder. Bis dann. Tschüss.